Ernste Mienen am Abend in der bayerischen Staatskanzlei. Sondersitzung des Kabinetts, zu der CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer auch den Insolvenzverwalter sowie Vertreter von Arcantor und Quelle geladen hatte. Der Grund: Das Fürther Versandhaus benötigt dringend finanzielle Hilfe, um für das Weihnachtsgeschäft überhaupt die Kataloge drucken zu können. Die Zeit drängt, denn die Druckerei verlangt bis spätestens zum Wochenende Sicherheiten. Bayern wird sich an der in Aussicht genommenen Bund-Länder-Bürgschaft in Höhe von 50 Millionen entsprechend der geltenden Bund-Länder-Aufteilung beteiligen. Die Banken erarbeiten bis morgen Vormittag den Entwurf einer Konsortiallösung, um die Finanzierung des Quelle-Geschäfts sicherzustellen. Mit dem Ziel, der Quelle die Chance für einen Neuanfang zu geben. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass niemand von uns eine absolute Garantie abgeben kann, dass die Ziele, die wir uns gesteckt haben, auch in der Realität tatsächlich erreicht werden. Dem Freistaat blieb fast nichts anderes übrig, als Quelle zu helfen. Das Unternehmen hat 10.000 Beschäftigte in Deutschland, rund 4.500 davon allein in Nürnberg und Fürth. Seehofer will alle Möglichkeiten ausloten, um die Arbeitsplätze dort zu erhalten. Denn vor Ort ist die Stimmung sowieso schlecht. Bis heute hat die Region das Aus der Unternehmen Grundig und AEG nicht verkraftet.